Die beste Art, etwas zu verhindern oder wirkungslos zu machen, was andere tun wollen, ist die, es selbst herbeizuführen. Dann hat man den Gang der Ereignisse in der Gewalt und kann zur rechten Zeit seine Gegenmaßnahmen treffen. Ich legte mir unbemerkt mein Lasso griffbereit, setzte mich an die Spitze und rief Eisenherz an meine Seite. Nach und nach blieb ich immer weiter zurück, bis wir uns am Ende des Zuges befanden. Es war dunkel geworden. Jetzt musste ich ihm eine Gelegenheit zur Flucht schaffen. Ich tat so, als sei an meinem Sattelzeug etwas nicht in Ordnung, hielt an, ohne abzusteigen natürlich, und beugte mich zur Seite nieder. Dabei wendete ich ihm den Rücken zu. Da, ein Knirschen des Sandes wie unter den Hufen eines Pferdes, das auf den Hinterbeinen herumgeworfen wird. Im selben Augenblick hatte ich meinen Hatatitla gewendet und stob hinter dem Comanchen her. Ihr wisst, meine Freunde, was Hatatitla bedeutet, nämlich Blitz. Es dauerte nicht lange, da hatte ich Eisenherz erreicht, mein Lasso sauste durch die Luft und riss den Indianer vom Pferd. Ist mein junger Bruder noch am Leben? Wenn Eisenherz nicht redet, werde ich ihn wie eine Leiche aufs Pferd schnallen. Sollten ihm dann die Glieder schmerzen, so hat er es sich selbst zuzuschreiben. Schieberbick lebt. Ich nehme dir das Lasso ab. So. Ruf dein Pferd herbei. So, jetzt muss ich dir die Hände zusammenbinden. Du hast es nicht anders gewollt. Donnerwetter, da seid ihr ja, Sir. Der Bursche ist euch ausgerissen, ist klar. Ihr wolltet ja nicht auf Old Webel hören. Als wir im Lager der Apachen ankamen, trat uns Bloody Fox entgegen, der sich entschlossen hatte, der Einfachheit wegen auch den Apachen den Zutritt zur Oase zu erlauben. Es war eben auf die Dauer nicht anders möglich, da über 300 Pferde und ebenso viele Menschen mit Wasser zu versehen waren. Da konnte der Quell nicht geheim bleiben. Ich verband Eisenherz die Augen und führte ihn am Arm durch den Kaktus zur Hütte. Während die anderen sich draußen an den Tisch setzten, betraten wir das Haus. Dort nahm ich ihm das Tuch wieder ab, band ihn selbst aber fest. Old Shatterhand tut recht daran, Schieberbick zu binden. Nein, eigentlich nicht. Aber du zwingst mich dazu. Hättest du mir dein Wort gegeben, nicht zu entfliehen, so dürftest du jetzt frei hier umhergehen. Schieberbick ist ein Häuptling der Comanchen. Seine Krieger befinden sich in Gefahr. Er wird sie warnen, sobald es möglich ist. Diese Möglichkeit wird nicht eintreten. Vorhin war sie da. Sie wird wiederkommen. Ich wollte, dass du fliehst. Deshalb gab ich dir die Gelegenheit dazu. Mein Sattelzeug war nämlich ganz in Ordnung. Uff. Old Shatterhand wollte den Comanchen an der Flucht hindern und gab ihm doch die Gelegenheit dazu? Verstehst du das nicht? Wärst du in einem Augenblick geflohen, als ich nicht darauf vorbereitet war, hättest du in der Dunkelheit trotz der Schnelligkeit meines Pferdes entkommen können. Uff, uff. Old Shatterhand ist nicht zu überlisten. Aber er überlistet jeden. Ich hätte dich erschießen können, wie du weißt. Schieberbick hat keine Angst vor dem Tode. Aber als toter Mann hättest du deine Brüder nicht mehr warnen können. Und wie konntest du vergessen, dass ich deine Medizin besitze? Deine Seele wäre doch für immer verloren gewesen. Old Shatterhand sagt da etwas, was er selbst nicht glaubt. Aber du glaubst es. Nein. Schieberbick hat es nur so lange geglaubt, bis ihm Old Shatterhand vom großen Manitou erzählt hat, zu dem alle Seelen zurückkehren. Kein Mensch kann einem anderen seine Seele nehmen. Wenn du so denkst, hat die Medizin ja keinen Wert mehr für dich. Sie ist das Zeichen des Kriegers, weiter nichts. Dann hat es auch keinen Zweck, dass ich sie behalte. Hier hast du sie zurück. So, und nachher würde ich der Neger Bob losbinden. In diesen vier Wänden sollst du frei sein. Der Neger? Weißt du nicht, dass kein roter Mann von einem Nigger berührt werden darf? Er war damals dabei, als wir dich retteten. Er ist ein besserer Mensch als du. Er hat niemals einem anderen Freundschaft vorgelogen. Du aber willst Bloody Fox aus seinem Heim vertreiben und töten. Sag mir aufrichtig, wer steht höher, der Neger oder du? Du schweigst, das ist Antwort genug. Denke über dich nach, während ich weg bin. Bob! Bob! Master Shatterhand? Komm her! Ja, Master! Pass auf, Bob. Du bist doch ein starker, tapferer Mann. Oh, ganz viel stark und tapfer. Aber auch listig. Listig wie Fliege. Fliege? Ist die denn so besonders listig? Setzt sich immer nur auf Nasenspitze. Ganz vorn. Wo Fliege kann, schnell wieder fortfliegen. Aha. Leuchtet mir ein. Also, du wirst den jungen Häuptling bewachen, den ich drin im Haus angebunden habe. Du machst ihn los, gibst ihm zu essen und zu trinken und lässt ihn drin frei herumgehen. Aber heraus darf er nicht. Oh, Bob, verstehen. Er wollen heraus? Bob ihn hauen auf Kopf. Nein, das darfst du nicht. Aha. Aber schießen? Erst recht nicht. Wie denn sollen arm Bob machen? Ich denke, du bist listig wie Fliege. Denk dir was aus. Oh, Master werden sein zufrieden mit Bob. Werden sehen. Gut, lieber Bob, du wirst deine Sache schon gut machen. Verzeiht, Mr. Shatterhand. Ich höre, dass ich zu Winnetou reiten soll, um ihn und seine Apachen in die gewünschte Richtung zu bringen. Wann soll ich fort? Sobald wie möglich, mein lieber Fox. Winnetou wird wahrscheinlich morgen gegen Mittag bei der Stelle angelangt sein, die man die 100 Bäume nennt. Ich kenne den Ort genau. Ist sonst noch etwas? Ja, der große Donner wird hinter Winnetou herkommen. Er darf nur auf indianische Spuren treffen. Also muss ich meine Stiefel gegen Mokassins vertauschen. Ich habe stets mehrere Paare auf Vorrat hier. Das trifft sich gut. Ob Mr. Shuhend und mir vielleicht welche davon passen? Glaube bestimmt. Ich habe zwei Größen hier, weil Bob oft auch welche trägt. Gut, werden gleich probieren. Dann brauchen wir die Comanche nicht zu bemühen. Noch eins, Mr. Fox. Winnetou muss mit Wasser versorgt werden. Ich habe schon daran gedacht. Es sind genügend Schläuche mit Wasser gefüllt. Ich müsste dann nur einige Apachen mitnehmen, die sie transportieren. Natürlich. Eigentlich wollte ich mit euch, mit Mr. Shuhend und Old Rebel allein reiten. Aber es wird besser sein, wenn wir etwa 50 Apachen mitnehmen. Auf einen Kundschafterritt wollt ihr so viele Leute mitnehmen, Sir? Hör zu, Mr. Shuhend. Vermutlich kommt Häuptling Großer Donner morgen Abend bei den 100 Bäumen an. Dort wird er während der Nacht bleiben und dann längs der Pfähle weiterreiten. Er lockt die weiße Reiterei hinter sich her, die wahrscheinlich einen halben Tag vor Nale Masyuf kommen wird, der sie vor sich hertreiben soll. Und diese beiden Comanchen-Trupps schließen wir in einer Falle ein. So war bisher unser Plan. Er enthält einen Fehler. Ja, ich weiß, Sir. Damit schließen wir auch die Soldaten ein, die sich zwischen den beiden Indianertrupps befinden. Richtig. Sie könnten in die Hände der Comanchen fallen und von ihnen als Geiseln benutzt werden. Ach, natürlich, Sir. Dass keiner von uns daran gedacht hat. Ja, was geschieht also nun, Mr. Shatterhand? Wir lassen Nale Masyuf gar nicht erst in die Falle gehen, sondern nehmen ihn schon bei den 100 Bäumen gefangen. Ein guter Gedanke, Sir. Aber der Comanche wird wahrscheinlich von mehr als 150 Kriegern begleitet sein. Und die wollt ihr mit 50 Apachen fangen? Nein, das wäre ein leichtsinniger Versuch. Aber wir werden die Soldaten zur Hilfe bei uns haben. Mein lieber Freund, wollt ihr dem Unterhäuptling Encharcot sagen, er möge 50 bis 60 seiner besten Krieger auswählen und sich bereithalten? Gern, Sir. Hallo, Old Webel, da seid ihr ja wieder. Was macht ihr denn für ein Gesicht? Ist euch nicht wohl? Ach, mir schon, aber meinen Füßen nicht. Die Mokassins. Da habt ihr ja passende gefunden. Meint ihr? Meine Zehen sind rundgebogen wie Nullen. Aber ich kann doch die Schuhe nicht länger machen. Nein, aber Löcher könnt ihr hineinschneiden. Ach, Löcher! Das ist gut. Ja. Die Zehen sollen auch einmal das liebe Tageslicht sehen, ist klar. Her mit dem Messer. Dann wollen wir jetzt noch einmal ins Haus gehen und uns von Bob die Mokassins geben lassen. Na, hoffentlich müssen wir nicht auch Löcher hineinschneiden. Wir hatten Glück. Die indianischen leichten Schuhe ohne Absatz passten. Als wir uns dann von Webster und Hawley verabschiedet hatten, ritten wir hinaus zu den Apachen. 60 von ihnen standen bereit, uns zu begleiten.